Ich bin der Vater von dem Kind, was mich nicht mehr hört. Ich schrei leise und wein laut, doch werd nicht gehört. Ich such die Verbindung zu dem Kind, doch sie ist gestört. Ich hör hin, doch die Fragen finden kein Gehör. Ich bin der Vater von dem Kind, was mich nicht mehr hört. Ich schrei leise und wein laut, doch werd nicht gehört. Ich such die Verbindung zu dem Kind, doch sie ist gestört. Ich hör hin, doch die Fragen finden kein Gehör. In den späten 20ern schuf ich mein Ebenbild. Mit der Frau, die ich liebte, ist was man im Leben will. Unsere Pläne waren Leben zu geben, wir beteten still. Mit Erfolg, unser Sohn war gesund, uns gefolgt auf die Erde, wollte wohnen in dem Sumpf. Obwohl, wenn ich nachdenk, wurde er gezwungen. Aber gut, er wuchs im Flug voran. Abends lasen wie ein Buch, manchmal auch gebadet. Piraten am Duschvorhang sagte: Alles, was du tust, auch wenn es schwer für Kinder sei, in Ordnung, wenn du mir es sagst, ich steh dir immer bei. Und bist du ehrlich, verspreche ich, dass du Gewinner bleibst. Mit der Zeit war der Kampf mit der Macht da. Der Mann befreit sich und zeigt Charakter. Krach und Schreit, du kamst erst heim, wenn es Nacht war. Leise am Schleichen, ich weiß es, weil ich wach war. Sag mir doch, was nachts war. Ich bin dein Vater und will wissen, was du machst, klar. Ich bin der Vater von dem Kind, was mich nicht mehr hört. Ich schrei leise und wein laut, doch werd nicht gehört. Ich such die Verbindung zu dem Kind, doch sie ist gestört. Ich hör hin, doch die Fragen finden kein Gehör. Ich bin der Vater von dem Kind, was mich nicht mehr hört. Ich schrei leise und wein laut, doch werd nicht gehört. Ich such die Verbindung zu dem Kind, doch sie ist gestört. Ich hör hin, doch die Fragen finden kein Gehör. Vater, beruhig dich bitte, mach dir keine Sorgen mehr. Dein Blick verängstigt mich, als ob ich grad gestorben wär. Ich kann es nicht verstehen, wovor du Angst hast. Merkst du nicht, dass ich zu einem Mann heranwachs? Die Rolle deines kleinen Jungen wird sich ewig geben. Ich will frei sein und nicht mehr wie im Käfig leben. Du bist mein Vater, ich habe dich immer respektiert. Manchmal fragt ich mich, ob deine Liebe existiert. Du hast mich so oft vergessen, so oft vernachlässigt. Leere Versprechen kam von dir, ich vergaß es nicht. Deswegen bin ich nicht zu Hause mit den Jungs draußen. Verheimliche dir natürlich, dass diese Jungs rauchen. Denn nur sie wissen genau, wovon ich rede. Ich habe mir geschworen, nie wieder für dich eine Träne. Du flehst mich an, du hoffst, dass ich mich ändere für dich. Ich kenn dich nicht, mein Vater ist ein Fremder für mich. Ich bin der Vater von dem Kind, was mich nicht mehr hört. Ich schrei leise und wein laut, doch werd nicht gehört. Ich such die Verbindung zu dem Kind, doch sie ist gestört. Ich hör hin, doch die Fragen finden kein Gehör. Ich bin der Vater von dem Kind, was mich nicht mehr hört. Ich schrei leise und wein laut, doch werd nicht gehört. Ich such die Verbindung zu dem Kind, doch sie ist gestört. Ich hör hin, doch die Fragen finden kein Gehör. Er hat gelogen, hatte Kontakt mit Drogen draußen. Hat auch gezogen, kam nach Hause mit roten Augen. Soll ich dir das glauben? Halt die Fresse, schreit er mich an. Ich will nicht mit dir sprechen und ich scheiß drauf, ob ich ehrlich bin. Halt die Fresse, schrei mich nicht an. Du hast kein Recht, so frech zu sein. Vor dir steht ein Mann, dein Vater hat Respekt. Jetzt vor mir steht ein Kampf. Doch er ist gegangen, schlug die Tür hinter sich zu. Und ich glaub, ich bin schuld, weil ich nichts tu. Und als ich was tat, war es, dass ich dich schlug. Ich hab keine Geduld, versteh doch, ich hab Angst. Jede Nacht geht mein Puls hoch, mich macht das krank. Es gibt Wochen, wo ich nicht mal weiß, wo du bist. Ich hoffe, dass du mir wenigstens schreibst, damit ich weiß, wo du kippst, wohin ich den Notruf schick. Doch nichts. Und eines Tages blieb dein Zimmer für immer leer. An den Sohn, den ich hatte, erinnert Schmerz.